Das staatliche Amt für Briefmarkenemission gab eine einzelne Briefmarke und einen kleinen Briefmarkenbogen heraus, die den Terminal des internationalen Flughafens Pyongyang und den Schülerpalast Mandyongdae vorstellen. Der Terminal und der Schülerpalast wurden im Vorjahr als monumentale Bauwerke der Ära der Partei der Arbeit Koreas rekonstruiert. Außerdem erschienen an drei vier einzelne Briefmarken, die die Vögel in Korea und Ausland wie Laniurs, Spenocercus und Gimpel zeigen.